Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Wir ehren einen großen Schauspieler. Er ist zu Gast in den nächsten zwei Stunden zum 95. Geburtstag, Herbert Köfer. Traue keinem über 30. Okay. Außer Radio Marabu. Und jetzt. 30 Minuten Marabu-Musik. Nur auf Radio Marabu. Musikkompetenz seit 1984. Radio Marabu. Eine Legende im Radio. In der ersten Stunde Biografisches, in der zweiten Stunde das Interview. Jetzt ein 30 Minuten Nonstop Music Block mit Boy. Geht's los. Hallo, wir sind Boy und hier auf Radio Marabu. 30 Minuten Nonstop Music Block. These machines are always running like the rivers and the clocks. And these wheels don't get tired of turning on and up and up. And everybody's going somewhere, something's always going on. We barely blink, we might miss out on so much laughter, so much fun. We want our names on all the lists, don't really mind if they're misspelled. And if nobody takes a picture, we take pictures of ourselves. Look at us, look how we shine, look how we celebrate. Grass right at our feet. Look how we skip from peak to peak. So we're drifting downstream, exposed but unseen, all covered in exclamation marks. Give me something tender, something I remember. A touch or a beat. Sound of silence, so we get bored quite easily. Have you heard this song? I found it, like me, please. And we'll fast forward to the chorus. Join the choir, spread the words. I'll take my finger off the trigger, just take yours off the trigger first. Look at us, look how we shine, look how it eats up. Öffnen 30 Minuten Nonstop Marabu mit Hit My Heart. Hier eine Sendung mit und für Herbert Köfer. Ja, wir gehen barfuß in Kakteen. Doch bleib mal stehen und sieh. So weit wie heute kamen wir noch nie. Vor einem Jahr ein Hit, Barfuß in Kakteen von Tino Eisbrenner. Ich möchte jetzt aber ein Stück spielen aus seiner im vergangenen Jahr erschienenen Heinrich Heine Platte. Ein Bonustrack, Nackt. Soll das heißen, all die Denker? die auserkorenen Lenker sein angesichts der Menschheitsfragen nackt. Soll das heißen, die Maschinen können wir letztlich nicht bedienen, werden am Ende gar von ihnen verstrahlt, verbrannt, zerhackt. Soll das heißen, wir verwenden die eigenen Kriege an fremden Stränden, statt um Elend zu beenden als Geschäftskontrakt. Soll das heißen, unsere Erben kriegen den Haufen brennender Scherben und die Vision drin zu verderben von uns als Fakt? Wie erklär ich's meinen Kindern bei all den Denkern und Erfindern? Sich nichts von dem verhindern. Bleiben wir nackt. Falkenberg, ihr hört Marcel Fischer für Radio Marabu. Was würdest du tun, wenn dein Land ein Krieg wär? Schon so lange du lebst, schon solange du denken kannst. Was würdest du tun, wenn dein Land ein Krieg wär? Jede Zukunft verbrennt, der Tod mit Kindern tanzt. Was würdest du tun, wenn dein Land ein Diamant wär, der an blutigen Fingern ferne Könige strahlt? Was würdest du tun, wenn dein Land ein Diamant wär? Es Betroffenheit regnet, doch die Schuld bleibt unbezahlt. Was würdest du tun, wenn deine Hoffnung eine Festung wär? Doch du stehst vor den Mauern aus Arroganz und Waffenstahl. Was würdest du tun, wenn deine Hoffnung eine Festung wär und dir nichts mehr bleibt als diese eine einzige Wahl? Hallo, hier ist Gabi Rückert und ihr hört Radio Marabu auf Sendung seit 1984. Mein Daddy ist ein Nachtportier, mein Bruder ein Maschinist. Die Schwester bügelt Hemden und das Baby schläft und isst. Und mir scheint mein Weg durch diese Welt. Ich hab Berge und Meer, ich hab alles gesehen. Ich musste immer wieder weitergehen. Und mir scheint mein Weg durch diese Welt führt nie nach Haus. Die Mutter starb früh, ich war noch zu klein. Der Vater hat gestohlen, deshalb sperrte man ihn ein. Scheint mein Weg durch diese Welt führt nie nach Haus. Ich hab jeden Job genommen und hab oft auf Sand gebaut. Aber was ich auch erlebte, ging nie unter meine Haut. Und mir scheint mein Weg durch diese Welt. Frisst das andere, es wird immer so sein. Ich wandre, wandre, wandre und bin immer so allein. Doch mir scheint mein Weg durch diese Welt führt nie nach Haus. Doch mir scheint mein Weg durch diese Welt führt nie nach Haus. My hometown.

got a new girlfriend. He feels like he's on top. And I don't feel no remorse. And you can't see past my blindness. Oh, Ophelia, you've been on my mind, girl, since the flood. Heaven help a fool who falls in love. Australia, this is Rebecca Rain on Radio Marabu, Europe's alternative music. Thank you. Rebecca Rain aus Australien mit ihrer neuen You Make Me Feel auf Radio Marabu in Australien. Läuft unser Sender übrigens in zwei Apple Stores. Auch ganz interessant. Die Lumineers davor, Johnny Cash, Bruce Springsteen, Gabi Rückert, Falkenberg, Tino Eisbrenner und Boy vervollständigten 30 Minuten Nonstop Marabu. In der nächsten halben Stunde ein bisschen was über das Leben von Herbert Köfer. 95 Jahre ist der Volksschauspieler alt geworden und in der zweiten Stunde gibt es ein Interview mit ihm. 2016. The Marabu keeps on flying. Rund um die Uhr Radio Marabu. Europe's Alternative Music. Marabu Pure. Mehr Musik in unseren Musikmonaten. Turbulenz. Und dann Drami. Von mir vorhin schien Sachen, die ich sehen wollte. Turbulenz, Monat Mai. Du hörst Marabu. Legalisier Marihuana. Verbann die Raser von die Autobahn. Turbulenz. Ich will ein Muschiknecht sein. Ich will ein Muschiknecht sein. Marabus Musikmonate. Aus der Online-Mainstream-Presse. Flüchtlinge in Deutschland. Straftaten gegen Flüchtlinge und Helfer nehmen stark zu. Die Zahl der Angriffe auf Asylunterkünfte ist rasant gewachsen. Und die Polizeistatistik zeigt noch weit mehr Delikte aus Hass auf Flüchtlinge. Achtklässler attackieren Flüchtlingskinder auf dem Schulhof. Die Mädchen werden im sächsischen Wurzen von Mitschülern bespuckt und mit Steinen beworfen. Bei mindestens einem Angreifer soll es einen rechtsgerichteten Familienhintergrund geben. Lord Litters Magic Music Box produziert für Radio Marabu. radiomarabu.de Marabu on Demand. Täglich zum Hören und Laden auf www.radiomarabu.de. Montag auch Altes und Neues aus Deutschlands Osten steht auf dem wöchentlichen Programm Berlin Berlin mit Gunther Telwig. Trotzdem hab ich kein Bock zu gehen, ist doch klar, dass ich noch bleib. Trotzdem hab ich kein Bock zu gehen, ist doch klar, dass ich noch bleib. Aus der Stadt der Flughäfen, Berlin, Berlin, mit Gunther Telwig. 2016. Gerade im kleinen Hörspiel gehört Berlin, Berlin, jede Woche Musik aus Deutschlands Osten. Aus Deutschlands Osten kommt auch Herbert Köfer, einer der bekanntesten Schauspieler und auch Fernsehpersönlichkeiten. 95 Jahre ist er alt geworden und er hat Radio Marabu ein Interview gegeben. Für mich etwas ganz Besonderes, weil ich bin ein großer Fan seiner Schauspielkunst, vor allem der ernsten. Darum wird es auch gehen nachher im Interview. Jetzt ein Trio aus Australien, welches sehr, sehr britisch klingt und unsere Playlist anführt. Die DMAs Delete. Don't forget about the stars, the sky, lucid as the air that blows in light that shines, just a way to figure out who in the night is wrong. Take a little wander outside through the rain and snow, just a way to figure out her. Don't delete my baby, don't defeat her still. In the quiet of nothing, to the hands of grace. Don't delete my baby, don't defeat her now. Don't delete my baby, won't you always find. Gonna shine a diamond like you never did. Gonna show you something I can't be taught. Don't delete my baby, I'll find chorus now. You know that I belong to be reflections of myself. Let it all out. Just let it all out to fight the feeling. Don't take it to the one in mind. Always know it needs her to belong, to find. Know that when I do want to face the place, take a little wander outside through the rain and snow, just a way to figure out her. Don't defeat my baby, don't delete her still. In the quiet of nothing, to the hands of grace. Don't delete my baby, don't defeat her now. Don't defeat my baby, won't you always find. Gonna shine a diamond like you never did. Gonna show you something I can't be taught. Don't delete my baby, I'll find the chorus now. You know that I belong to me. Reflections on myself, let it all. DMA ist die Lead auf Radio Marabu Europe's Alternative Music. Zu unserem Gast. Herbert Köfer wurde am 17. Februar 1921 in Berlin im Prenzlauer Berg geboren. Er absolvierte eine kaufmännische Lehre bei der Lokomotivfabrik Ohrenstein und Koppel in Berlin-Spandau. Auch studierte er Schauspiel am Deutschen Theater. 1940-41 hatte er sein erstes Engagement in Brieg am Stadttheater, das ist in Schlesien. Von 41 bis 45 wurde er zur deutschen Wehrmacht eingezogen. Danach wirkte er am Neuen Berliner Künstlertheater, dann an der Volksbühne Berlin und am Kabarett Kleine Bühne, dem Vorgänger des Kabaretttheater Diestel in Berlin. 1950 holte ihn Wolfgang Langhoff ans Deutsche Theater. Europe's Alternative Music, Radio Marabu. Langhoff wurde zweifellos zu einem Vorbild für Herbert Köfer. Von 1946 bis 1963 leitete er das Deutsche Theater in Berlin. Zurück trat er 1963 in Zusammenhang mit der Auseinandersetzung um das von ihm inszenierte Stück Die Sorgen und die Macht von Peter Hacks. Im Fallada-Fernsehfilm Wolf unter Wölfen spielt Herbert Köfer den Gutsverwalter von Stuttmann an der Seite von Wolfgang Langhoff, welcher den Rittmeister von Prackwitz darstellte. Langhoff war Kommunist und 13 Monate in Haft- und Konzentrationslagern. 1935 wurde sein autobiografischer Bericht Die Moorsoldaten 13 Monate Konzentrationslager veröffentlicht, der nach der Übersetzung durch Lilo Linke ins Englische weltweit Beachtung fand als eine der ersten Augenzeugenschilderungen der Brutalität in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern. Berühmt das Lied Die Moorsoldaten, wir hören es jetzt, Ernst Busch. Die Moorsoldaten, das Lied unserer Kämpfer aus den deutschen Konzentrationslagern. Wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum, Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Auf Osten. Keiner kann hindurch. Flucht wird nur das Leben kosten. Vierfach ist umzäunt die Burg. Wir sind im Ohrsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind im Ohrsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Doch für uns gibt es kein Klagen, ewig kann's nicht Winter sein. Einmal werden froh wir sagen, Heimat, du bist wieder mein. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor. Zurück zum Leben von Herbert Köfer. Ab 1951 spielte er auch im DEFA-Film. Ein Jahr später wurde er einer der Fernsehpioniere des deutschen Fernsehfunks, der erste Nachrichtensprecher. Er produziert und moderiert zahlreiche Unterhaltungsprogramme, bildet mit Gerhard Wollner ein Komikerpaar und spielt in vielen frühen Lustspielen. Übernimmt aber auch Aufgaben im dramatischen Bereich. Höhepunkte werden der Hauptsturmführer Kluttich in Frank Beyers Buchenwald-Film Nackt unter Wölfen, der Gutsverwalter Stuttmann in der Fallada-Verfilmung Wolf unter Wölfen oder der Werkmeister Barberino im Mehrteiler Krupp und Krause. Sehr erfolgreich wird die Serie Rentner haben niemals Zeit ab 1978 an der Seite von Helga Göring. Außerdem moderiert er den Kessel Buntes, das Kinomagazin Hauptfilm läuft und die Fernseherinnerungssendung Das blaue Fenster. In der letzten Sendestunde des Deutschen Fernsehfunks ist Köfer in der Silvesternacht 1991-92 wieder dabei. Thank you. Im Schaukelstuhl passt nicht zu Herbert Köfer, da sitzt er nämlich nicht. Das war das Rundfunk-Tanzorchester Berlin. Nach der Wende wendet sich Köfer verstärkt dem Boulevardtheater zu. Er übernimmt in den folgenden Jahren auch zahlreiche Serienrollen. Sohn Andreas Köfer ist Kameramann, Tochter Miriam Schauspielerin. Sie arbeitet beim Radio. Ich hab mal so mit dir geplacht. Ich hab in süßen Liebesstunden zu dir mein Pummelchen gesagt. Du warst in meines Lebens auf und ab die Rasenbank, nahm Eltern herab. Mein Auge sah den Himmel offen. Ich nahm dir sachte auf den Schoß. Am nächsten Tag warst du besoffen und gingst mit fremden Kerle los. Du bist retour gekommen, bleich und schlapp, von wegen Rasenbank, am Eltern herab. Du warst mein schönstes Glück auf Erde. Nur du von hinten und von vorn, mit uns zwei hättet können werden. Jetzt ist man leider nicht geworden. Der Blumentopf vor deinem Fenster, der duftet in dein Zimmer rein. Leb wohl, mein liebes Kind, und wenn's da mal dreckig geht, denn denke mal. Kurt Tucholskys singt Ena auf den Hof, gesungen von Horst Weinheimer auf Radio Marabu. Herbert Köfer, unser Gast in diesen 2 Stunden. Sein Leben lasse ich gerade hier ein wenig Revue passieren. 1964 wurde Köfer Mitglied des Kleinmachnower Kreises, einem Zimmertheater im Bezirk Potsdam, und wirkte dort in anspruchsvollen literarischen Programmen, unter anderem Heine, Fontane und Georg Wert mit. 2003 gründete er seine Komödiantenbühne. 2 Bücher schrieb er, 1995, das war es noch lange nicht, und 2008, nie war es so verrückt wie immer. Sein 75-jähriges Bühnenjubiläum ging er mit Opa ist die beste Oma seit dem 21. August 2015 zu sehen an der Komödie Dresden. Zurück nach Berlin, hier ist der Latschenpole auf der Orgel, ein Lied von Walter Kollo. Lang noch untern Linden. Radio Marabu zum Leben von Herbert Köfer. In der 2. Stunde gibt es ein Interview mit ihm. Köfer lebt am Sediner See und ist in 3. Ehe verheiratet mit seiner Heike, die ihn auch managt. Köfer hat einen Eintrag als ältester prominenter, noch aktiver Trabrennfahrer im Guinness-Buch der Rekorde. Rekordverdächtig auch seine Auszeichnungen. 1964 gibt es den Heinrich-Greif-Preis, einen Schauspielerpreis, dann den Silbernen Lorbeer des Fernsehfunks der DDR, 65 und 66 dasselbe nochmal für das Fernsehspiel Hannes Trostberg. 1969 für Krupp und Krause, Krause und Krupp den Nationalpreis der DDR, erster Klasse, den Vaterländischen Verdienstorden in Bronze, 77, 79 denselben in Gold. Sportlich 1981 die Ernst-Schneller-Medaille in Gold und 1986 den Nationalpreis zweiter Klasse für Kunst und Literatur. Fünfmal 1981, 82, 83, 85 und 86 wird er Fernsehliebling der Fernsehzeitung FF dabei. 2002 bekommt er vom MDR die Goldene Henne für sein Lebenswerk. Tja, die Henne, da ist sie jetzt fällig. Helga Hahnemann. Tja, was soll ich ihm von Berlin erzählen? Wir sind alle ganz normale Verrückte. Haben alle einen Vogel, einen Hund oder einen Kater. Auf Arbeit klotzen wir mächtig ran. Die, die zu spät kommen, rennen die, die früher gehen, fast über den Haufen. Außer mir haben hier aber noch ganz andere ihr Geist und Unwesen getrieben. Dafür hat man sie in Stein gehauen und stückchenweise auf Brücken und Pferde verteilt. Aber nicht nur antike Statuten haben wir. Nee, auch haufenweise Touristen. Von über den großen Teich und hinterm Mond. Dann haben wir noch eingelegte Mumien aus Ägypten, mittelalterlich restaurierte Kirchen und andere Restaurants. Alle sagen, Icke und wir haben eine große Schnauze. Mensch, die brauchen wir da auch. Schließlich tragen wir unser großes Herz auf die Zunge. Hä? 100 Mal hab ich Berlin verflucht. 100 Mal weit weg mein Glück gesucht. 100 Mal geheult, du machst mich krank. 100 Mal gebetet, Gott sei Dank. 100 Mal gesagt, mit dir ist Schluss. 100 Mal kam ich von dir nicht los. 100 Pillen hauen da jeglich hin. Dir sitzt zu tief, dir sitzt hier drin. Das Niedlichste von Berlin sind die Jüren, weil sie so gut erzogen sind. Die Einzigen, die das nicht glauben, sind die Nachbarn. Die haben ja auch mehr ein Herz für ihren Rasen. Was heißt hier, Berliner Jörn sind frech wie Rotz? Alle Spinne, eh. Wie kleine Engelchen sitzen sie bis Sendeschluss vor der Röhre. Obwohl Papa und Mama schon längst im Bett gegangen sind. Aber das Schönste von Berlin sind wir Frauen. Der Mann, der so eine abkriegt, kann sie gratulieren. Wenn sie richtig gut mit ihm meint, lebt sie einfach länger als wie ihr. Dann besucht sie ihn vormittags mit der Gießkanne auf dem Friedhof. Und nachmittags schreibt sie auf Heiratsannoncen. Von wegen, wir Berlinerinnen sind schnippisch. Puh, ihr könnt alles vertragen. Bloß keine Widerworte. 100 Mal hab ich Berlin verflucht. 100 Mal weit weg mein Glück gesucht. 100 Mal geheult, du machst mich krank. 100 Mal gebetet, Gott sei Dank. Das Gemütlichste von Berlin ist der Verkehr, weil jeder einen fahrbaren Untersatz hat. Also bis auf die, die keinen haben. Und die sind im Berufsverkehr schon immer eine Stunde früher zu Hause, weil sie die Autos laufend überholen. Autofahrer sind in den Ohren von Autofahrern alle Idioten, Kamele und Hornochsen. Nur von den weißen Mäusen werden sie Bürger betitelt. Nach so einer Nettigkeit lässt man sich schon mal 10er kosten. Meister von Gaspedal sind unsere Taxifahrer. Deshalb werden sie selten erwischt, weder von einer Radarfall noch von einer Fahrgäste. Manche behaupten, Berliner Tempo ist hektisch. Alles Quatsch. Nachts um 3 ist Berlin der reinste Kurort. 100 Mal hab ich Berlin verflucht. 100 Mal weit weg mein Glück gesucht. 100 Mal Schluss. Hallo, hier ist Jürgen Walter auf Radio Marabu, Europas alternative Musik. Die Bäume voll von ungeheurem Grün. Wo ich hergekommen bin, war das Leben voll von ungeheuren Mühen. Für ein Stück Brot, das der Schornstein grad soeben raucht. Für ein Gewand und ein paar Schuh, was man halt zum Überleben braucht. Wo ich hergekommen bin, war mein kleines Leben lang vorherbestimmt. Wo ich hergekommen bin, wusste jeder, welchen Weg der Junge nimmt. Für ein Stück Brot muss er werden, dass man ihn auch braucht. Muss er stark sein schon bei Zeit, dass der kleine Schornstein weiter braucht. Wo ich hergekommen bin, gibt es Sommer, Winter und den Sturm im März. Wo ich hergekommen bin, welkt armen Leuten vor der Zeit das Herz. Für ein Stück Brot sind sie fort in eine fremde Welt, oder blieben, was sie waren, starben hin beim Kampf ums bisschen Geld. In dem Dorf, aus dem ich bin, hat das Leben sich vor 30 Jahren gekehrt. Wo ich hergekommen bin, war das Leben über Nacht die Mühe wert. Und ich ging fort, ohne Eile, ohne Trauer auch. Wenn ich grün brauch, fahr ich heim zum Kartoffelfelderrauch. Mehrfacher Gast auf Radio Marabu, Jürgen Walter. Herbert Köfer, das Interview zum 95. Geburtstag in der nächsten Stunde. In dieser Stunde möchte ich aber noch mal zwei Kollegen grüßen lassen, die auch schon bei uns hier zu Gast Hallo, waren. Hallo, liebe Zuhörer. Ich bin einer, der vor vielen Jahrzehnten beim Dampfradio gearbeitet hat und eigentlich vorhatte, als letzter von Bord zu gehen. Umso mehr freut mich, dass es noch so viele Sender gibt, die gute Sendungen machen, guten Empfang und viel Vergnügen. Günter Herr, meine Verbeugung für Radio Marabu. Günter Herr, zeitweise auch mit Fernsehspielen befasst, natürlich bekannt als politischer Kommentator. Und direkt von der aktuellen Kamera kommt dieser Kollege. Ja, ich soll ja was reden. Also ich bin Heinz Grote, habe gearbeitet im Fernsehen der DDR viele lange Jahre, von 1954 bis 1990. 1990 bin ich richtig zur richtigen Zeit Rentner geworden und ich nutze die Gelegenheit, die Hörer von Radio Marabu herzlich zu grüßen. Heinz Grote, Radio Marabu befasst sich mit der Fernsehgeschichte. Gast Herbert Köfer in der nächsten Stunde zum Gespräch. Und jetzt darf es auch mal ein bisschen kritisch werden. Georg Kreisler fordert, dreh das Fernsehen ab. Die wunderbare Musik im Hintergrund kam übrigens von Anton Rubinstein. Melodie, eingespielt vom Orchester Jo Kurzweg. Und jetzt